Ja, also es ist eine Tatsache, dass ich jetzt, dass ich noch nie so viel Rassismus und Diskriminierung in Deutschland erlebt habe, als das, was ich als Vorsitzende des Integrationsrates erlebe. Menschen, vor allem nicht Deutsche, also nicht mit Migrationsvorgeschichte, fällt dann schwer zu akzeptieren, dass man als Migrantin eine demokratisch gewählte politische Stellung hat. Das ist, das erlebe ich zum Beispiel. Ich gebe so ein paar Beispiele, in denen man, wir waren als Integrationsrat in der Kritik geraten. Wir haben ein paar Schwierigkeiten gehabt. Wir sind gut herausgekommen, aber eine bestimmte Partei hier im Stadtrat hatte Probleme damit. Und dann habe ich von selbst habe ich dann den Vorsitzenden der Ratsgruppe angeschrieben und gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich. Ich komme gern zu eurer Montagssitzung hin. Lad mich ein. Und da wurde ich eingeladen, und seitdem weiß ich, wie Hexen sich gefühlt haben. Also ich wurde dann zu dieser Fraktionssitzung eingeladen. Und so wie ich von den anderen Parteien kenne, wenn ich eingeladen wurde zu einem bestimmten Thema, weil die haben an einer Sitzung mehrere Sachen abzusprechen, da waren 15 Minuten, da musste ich ganz schnell ratter, und dann natürlich, und dann bin ich gegangen. Aber an dem Tag bin ich über eine Stunde geblieben und alle haben Fragen gestellt. Nicht alle, viele. Und ich finde es total gut. Erstmal, es kam von mir aus, dahin zu kommen. Und ich wollte dann auch, ich fand es gut, darüber zu sprechen, über die Schwierigkeiten, die es gab. Die Fragen, die sie mir gestellt haben, die waren sehr diverse Natur, aber auch gut. Ich konnte die alle antworten. Aber zu dieser Sitzung wurde jemand eingeladen, der davor gegen mich ganz viel intrigiert hatte, und was weiß ich, nicht nur gegen mich, sondern gegen den Integrationsrat. Dieser Mensch, der auch im Integrationsrat ist, wurden dann eingeladen, und von denen habe ich auch psychische Gewalt erlebt. Wurde sogar eine Demo gegen mich organisiert, zusammen mit der AfD. Und der Organisator davon, der war mit dabei. Und der hat plötzlich, wir waren im Rahmen einer Parteibesprechung, nicht eine Ratssitzung, aber eine Fraktionssitzung. Und dieser Mensch fing an, mich anzuschreien, zu beleidigen. Ist er aufgestanden, mit dem Finger gezeigt und geschrien. Und es saß eine komplette Fraktionsratsleute saßen da. Und die haben alle zugelassen, dass ich so behandelt werde. Als Gast. Bis irgendwann mal eine Frau sagte, sie sollten ja Ende der Besprechung oder sowas. Aber diese Person wurde nicht zu Recht angesprochen. Das geht nicht, dass du so in einer Sitzung umgehst. War der Erstmal, Teil der Fraktion? Nein, der ist auch nicht Teil der Fraktion. Der war extra, also der ist extra dazu gekommen. Ich wurde nicht informiert. Eine weiße Ratsfrau wäre niemals so ohne diese Information eingeladen gewesen. Niemals. Oder ein Ratsherr. Aber ich, als politische Vertreterin, Migrantin, da konnte man mit mir das machen. Ich habe mich im Nachhinein beschwert, und der Vorsitzende des Parteis hat die Schuld auf mich geschoben. Also es ist unglaublich, was da passiert ist. Und ich wurde dann davor auch von dieser Person, und sie wussten das, ich wurde dann auch schon ordentlich angegriffen, wo ich dann Angst hatte, dass ich dann von ihm geschlagen werde. Ne? Ja, und die Partei hat es erlaubt. Oder, genau. Oder dass man. Ja, schon, es gibt, und man weiß, es gibt viele Menschen, die dann wirklich mit mir ganz normal umgehen, wo es der Respekt gegenseitiger Respekt ist, und aber es gibt welche, die es nicht tun. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, wie du es gesagt hast, jetzt in den letzten 4 Jahren bin ich eine andere Person geworden. Ich bin stark geworden. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, mich auch durchzusetzen. Und nicht, weil ich es will, sondern weil ich es muss. Weil da steckt jetzt eine andere Verantwortung. Da stehe ich nicht als Maria Salinas davor. Ich stehe als Vorsitzende des Integrationsrates. Und wenn ich es erlaube, dass man mit mir so umgeht, dann, wie werden dann mit allen anderen Frauen und Männern umgehen? Und diese Verantwortung ist das, was... Es ist schwierig, da zu sein. Der Integrationsrat Münster ist sehr stark. Wir setzen uns extrem durch. Wir haben eine ganz... wir haben gute Basis. Wir haben ein eigenes Büro, wir haben MitarbeiterInnen, wir haben ein Budget, was andere Integrationsraten nicht haben. Also wir sind schon gut positioniert, aber das ist ein harter Kampf. Das ist wirklich doppelt so hart wie sonst. Ne? Also ich würde denken, wenn du eingeladen wirst und du bist dann sozusagen eine Stunde lang in Inquisition, das hört sich für mich so an, wirklich, ne? Das hört sich für mich nicht freundlich an, wenn dich da eine Stunde lang die Ratsleute einer Fraktion mit Fragen beschießen dürfen und das niemand in Frage stellt. Also das finde ich schon an sich sehr bedenklich, die ganze Situation. Also die Fragen zu beantworten und die Zeit, das ist auch gut gewesen, weil wir mussten dann in Gespräch kommen. Im Nachhinein habe ich mir auch natürlich Gedanken darüber gemacht, dass das war eine Situation, die man nicht jeder zumuten wurde. Aber ich muss sagen, ich bin viel stärker daraus gekommen. Und vor allem, also das Schlimme war, zu sehen, dass die Leute nicht reagiert haben. Also was für ein Vertrauen kann ich dann in politische VertreterInnen haben, die nicht reagieren? Die eine Frau hat dann am Ende dann doch was gesagt, aber der Vorsitzende, der wäre derjenige gewesen, der... Ne? Politik ohne Menschlichkeit. Ja, also und das... Genau. Ne, und also politische Fragen natürlich beantworte ich, dann bin ich dafür da. Aber also Beleidigungen und solche Sachen, da sowas wollte sonst nicht passieren. Und ja, wir müssen uns viel durchsetzen. Und da muss ich sagen, dass ich etwas, was ich in meiner Freizeit mache. Es ist nicht so, dass ich als Vorsitzende ein Gehalt habe, sondern ich habe meinen normalen Vollzeitjob. Und alles andere mache ich dann in der restlichen Zeit. Erzähl uns, was ist dein normaler Vollzeitjob? Also ich arbeite in einer Institution in der Verwaltung und leite eine Gruppe mit 20 Leuten. Und das ist nein, nicht in der Stadtverwaltung Münster, sondern eine Landesinstitution. Aber da ist das ist wirklich mein normaler Arbeit, wo ich mein Geld verdiene. Das mache ich gern. Und komischerweise, ich da dort als Migrantin mit einer fast kompletten, ich glaube, 2 MitarbeiterInnen haben eine deutsche Migrationsvorgeschichte, aber die sind hier geboren und gewachsen. Aber da ist, da werde ich auf Augenhöhe behandelt. Also da erlebe ich keinen Rassismus in dieser Abteilung. In der Politik extrem viel, ja. Und da gibt es auch eine andere Art von Rassismus. Das, was ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist diese offensichtliche, respektlose Art, die ich dann auch zum Teil als Ignoranz qualifiziere, weil ein Mensch, der nicht weiß, mich einzuschätzen, nur weil ich nicht Deutsch bin oder weil ich dann mit Akzent spreche, wie einmal ein AfDler im Rat sagte, ja, hat er schlecht über Migrantinnen gesprochen und gesagt, wir sprechen mit Akzent, aber wir denken nicht mit Akzent. Und da gibt es so Menschen, die das auch, das ist offensichtlich, aber es gibt auch diese andere Art von Rassismus, die du vielleicht auch kennst, das ist, diese Protektorate, den neokolonialistischen Rassismus. Du bist hier in Deutschland und ich nehme dich an der Hand und ich bin ganz lieb zu dir und ich zeige dir, wo lang es geht. Und solange du dann das machst, was ich dir sage, dann ist alles okay. Aber wenn du so frech bist und mich widersprichst, oder wenn du dann über meine Arbeit rang bist, dann akzeptiere ich nicht, das kann ich nicht. Das ist dieses System, das ist Rassismus in dem System, wo man vielleicht auch nicht bewusst ist, dass man schon eine Art von Rassismus da auch ausübt, als Protektorin, als von Protektor, von oben herab. Dieses auf Augenhöhe ist das Allerwichtigste. Oft habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass Menschen, denen ich dann erzählt habe, hey, das war jetzt aber ein bisschen rassistisch von dir, dass sie dann gesagt haben, ja, sorry, das habe ich aber nicht so wahrgenommen. Das ist einfach, Menschen sind neugierig und dann fragen die was oder sagen mal irgendwas, worüber sie nicht nachgedacht haben. Und das finde ich jetzt ganz in Ordnung. Das ist für mich nicht Rassismus. Jeder muss das für sich gucken. Aber wenn Menschen jetzt beabsichtigt irgendwas sagen oder beabsichtigt so dich gerade behandeln, wie du es erzählt hast, das geht gar nicht. Jedoch gibt es einfach Menschen, die sind ein bisschen neugierig, fragen zu viel und dann auf einmal kommt da irgendwas raus, was richtig, richtig, richtig rassistisch eigentlich ist, aber die es gar nicht so wahrgenommen haben. Ja, das stimmt. Und da finde ich, da kommt auch unsere Verantwortung als Migrantinnen. Weil ich glaube, als Mensch, die Rassismus erlebt hat, als Betroffene, da hat man, ich glaube, wir erleben auch verschiedene Arten von Rassismus. Also ich bin Latina und ich erlebe weniger Rassismus als eine Frau mit Kopftuch oder als eine Frau, die ursprünglich aus einem afrikanischen Land kommt. Ich erlebe Rassismus, aber diese Rassismuserlebnisse sind vielleicht auch unterschiedlich. Und wir wissen, was das mit uns macht. Und wir können dann dieses systemische, dieses mit eingewachsene neokolonialistische Rassismus, das können wir zuordnen. Aber ein Mensch, der wirklich zu uns kommt, wie du sagst, und plötzlich so diese Art von Rassismus erfährt, dann ist in unserer Verantwortung, auch so zu reagieren, dass wir dann auch offen darüber sprechen und auf Augenhöhe. Das ist wichtig. Also ich kann als Migrantin, ich will es nicht, als Migrantin hier mit dem, wie sagt man dann auf Deutsch, mit dem leeren Finger zeigen, du bist Rassist. Nein. Also unsere Aufgabe ist zu sagen, aufzuklären. Guck mal, wenn du dich so mit mir, wenn du sagst, fühle ich mich so und das ist dann, dass wir dann in dem Dialog auf Augenhöhe kommen, weil wir können keinen Respekt verlangen, wenn wir selber nicht respektvoll mit den Leuten umgehen. Das ist sehr schön gesagt, Maria. Ich meine, da wird wirklich sehr viel von Zugewanderten erwartet, wenn du das so auf dich nimmst. Das ist wunderbar gesagt, aber es kann auch wirklich zur Last werden. Und das kann ich voll verstehen, wenn dann auch Menschen wirklich genervt sind von dieser Last. Ne? Dass immer mehr erwartet wird, damit umzugehen eben, verantwortungsbewusst damit umzugehen und so weiter. Wie ist denn das mit, du bist ja jetzt schon einige Jahre hier, kannst du eine Entwicklung verfolgen? Hat sich etwas verändert vielleicht in der Zeit, in der du jetzt hier schon näher in der Politik aktiv bist oder so? Gibt es Veränderungen? Zum Positiven, zum Negativen? Also so lange bin ich jetzt in der Politik auch nicht. Ich bin in den letzten fünf Jahren tatsächlich mit eingestiegen. Ich muss sagen, ich musste erstmal, das ist eine Sache, ich muss erstmal mein Leben erstmal stabilisieren hier, damit ich mich auch politisch, sozial engagieren kann. Deswegen sind auch wahrscheinlich viele Migrantinnen auch nicht unbedingt in der Politik. Aber ja, erstmal eine Veränderung. gibt es tatsächlich. Es, die Stimmung weltweit, das wirkt sich so extrem negativ. Ich habe Gedanken, die ich sonst früher nie gehabt habe. Zum Beispiel, ich muss zugucken, dass ich meine Kinder zusichere, dass sie auch vielleicht die Staatsangehörigkeit meines Landes bekommen, sodass sie dann auch dann von hier weg können. Ich erlebe immer mehr Migrantinnen, die sagen, okay, ich arbeite jetzt ein bisschen mehr. Ich hatte nie vor, zurückzuwandern, aber ich kaufe mir lieber dann dort jetzt. Ne? Und dieses und die Verzweiflung. Es gibt Menschen, die vielleicht schon so diese tendenziöse rassistische Gedanken haben, die üben das jetzt offen. Und das ist ein Problem. Und vor allem, weil was mich erschreckt, ist, dass es scheint so sein, dass die Menschen nicht selbst nachdenken. Also wenn ich eine Nachricht von der AfD lese oder von irgendwelchen rechtsradikalen Menschen, die in den Social Media erscheinen, da kann man doch sich informieren. Man kann wirklich gucken, was Fakten, was für Zahlen sind hier. Man spricht ja, Migrantinnen nehmen uns leben von der Sozialhilfe. Jetzt schau mal genau nach, was dort steht. Was für Menschen bekommen Sozialhilfe? Also jemand, der hier eingewandert ist, erstmal per Gesetz hat kein Recht, ALG II zu bekommen. Es gibt nicht. Das ist absolut nicht möglich. Man muss erstmal gearbeitet haben, einige Hürden dann überstanden haben, man muss eine Aufenthaltserlaubnis haben, damit man überhaupt in diesen System kommen kann. Ich erlebe im Integrationsrat, und das ist extrem, ganz viele Menschen, die auf Arbeitssuche sind, Menschen, die keine Arbeitserlaubnis bekommen, weil gesetzlich, ja, die leben hier und die wollen arbeiten und die dürfen das nicht. Letztens hatte ich einen Brief gelesen von aus einem Amt. Es ging um eine Frau, die dann hier einen Job bekommen hat, und zwar eine sehr gute Arbeit. Das ist absolut kontrovers. Die Dame spricht sehr gut Deutsch, ist dann aus dem Ausland hier hingekommen, hat sich einfach beworben. Und da hat sie eine Arbeit bekommen, wo sie Kinder begleiten könnte in der Schule. Das heißt, die Institution, ich glaube, das war Caritas, hätte eine Mitarbeiterin, die sehr gut Deutsch spricht, übrigens eine Frau, die sehr kompetent ist und viel Erfahrung hat, die ein Kind mit einer Behinderung in der Schule hätte begleiten können. Dadurch wären beide Eltern des Kindes, hätten dann die Möglichkeit gehabt, arbeiten zu gehen, dank dieser Migrantin. Aber diese Frau hat keine Arbeitserlaubnis bekommen, obwohl sie dann arbeiten durfte. Und sie bekommt einen Brief, in dem ganz klar und deutlich steht, die Tatsache, dass sie eine Arbeit in Deutschland bekommen haben, heißt nicht, dass sie in Deutschland arbeiten dürfen. Ne? Ich habe, ja, das hat mich auch erinnert, als ich gehört habe, ja, sie können machen, was sie wollen, aber ihr deutsches Kind bleibt hier. Ne? Es ist nicht so, dass es gibt Unmengen an Migrantinnen, die sich, und die meisten sagen auch, wenn wir von den Geflüchteten auch, die sagen, wir wollen uns beweisen. Und wir müssen auch, natürlich, es sind junge Leute, die sich beweisen wollen, die wollen in der Schule vorankommen. Wenn man so viel Rassismus erlebt, wenn man so viel Negatives, wenn man immer Migration schlecht konnotiert, täglich in den Nachrichten hören, da ist wirklich gefährlich. Weil das sind junge Leute, die haben dann diese Tendenz, dann können sie aufgefangen werden von extrem denkenden Menschen. Und das finde ich sehr gefährlich, ja.